Eine Sängerfahrt am Silvester. Nach einer alten Chronik erzählt von U.M. Gewiss hat euch aus dem Leben unseres Dr. Martin Luther das besonders gefallen, wie er als Knabe mit seinen Schulgenossen von Tür zu Tür zog und manch schönes Lied zum Preise Gottes gesungen hat. Damals war diese Sitte in fast allen deutschen Landen heimisch. Jetzt trifft man sie nur hier und da noch an. Was eine solche Sängergesellschaft vor nun 97 Jahren erlebte, will ich euch berichten. Es war am 31. Dezember des Jahres 1830. Draußen lag hoher Schnee und die noch dicht herabfallenden Flocken jagte der schneidende Wind kreiselnd umher. Wer nicht hinaus musste, blieb weislich daheim im behaglichen Stübchen. Der alte Kantor Gerhard im Städtlein L wäre auch gern in seiner Klause geblieben, aber die Pflicht trieb ihn hinaus. Mit einer Kleinzahl von Schülern musste er früh am Morgen eine Sängerfahrt in ein Dorf unternehmen, um bei einem Begräbnis mitzuwirken. Er trat in das matt erleuchtete Schulzimmer, fand hier schon seine Schar versammelt und hielt mit ihr eine Morgenandacht, bei welcher er den 91. Psalm vorlas. Als er an die Stelle kam: Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da schien ihm diese Verheißung recht, wie ihm und seinen Kindern gegeben. Denn einen gar beschwerlichen und gefährlichen Weg über Berge und an steilen Felsen vorbei, dazu durch fußhohen Schnee, hatten sie vor sich. Nun ging's hinaus, zuerst durch einige Straßen des Städtleins. In jeder blieben sie einmal stehen und sangen immer einen Vers des schönen Morgenliedes. »Wach auf, mein Herz, und singe!« Sie sangen ganz tapfer, obwohl ihnen der Wind um die Ohren pfiff und die Füße gewaltig froren. In der letzten Straße sangen sie noch: »So wollst du nun vollenden dein Werk an mir und senden, der mich an diesem Tage auf seinen Händen trage.« Dann kamen sie ins Freie und konnten nun, soweit es bei dem hohen Schnee möglich war, durch Laufen sich erwärmen. Ihr Mut wuchs. Ja, sie fanden es bald ganz vergnüglich, dem Winter Trotz zu bieten. Bald kamen sie in die Berge, und nun ging's bald hinauf, bald hinab. Von Wegen war nichts zu erspähen, die mussten sie sich selbst bahnen. Nach einstündiger Wanderung waren sie an ein Waldhaus gekommen. Hier wohnte ein frommer Forstwächter, der nicht vergaß, dass auch über ihm ein Hüter sei, der Tag und Nacht ihn bewachte. Bei ihm kehrten unsere Sänger ein, und vom knisternden Feuer strömte bald eine behagliche Wärme in ihre erstarrten Glieder. Ei, wie das wohltat! Aber bald hieß es: »In Gottes Namen weiter!« Das herzliche »Behüte euch Gott« des Waldmannes klang ihnen tröstlich nach. Nun mussten sie durch enge Felsschluchten und an schroffen Berghängen hin. Dabei waren sie vom eigentlichen Wege bald abgekommen, obwohl sie ihr Ziel, ein hochliegendes Dorf, immer vor sich sahen. Mutig wanderten sie hinauf, der Alte voran, die Buben, zwei und zwei nebeneinander, folgten ihm. Endlich waren sie oben. Der Kantor wandte sich nach seinen Sängern und sagte: »Gott sei Dank, ihr habt euch brav gehalten. Aber«, erschrocken sah er auf seine Schar, »ihr wart doch 10 und nun seid ihr nur 8. Wo sind die 2 anderen?« Keiner wusste es. Die beiden Vermissten waren die letzten im Zuge gewesen. Und weil bei dem beschwerlichen Wege jeder mit sich selbst genug zu tun hatte, war von keinem auf sie geachtet worden. Dem alten Lehrer wurde es dunkel vor den Augen. Eine unbeschreibliche Angst kam über ihn. »Jungens«, sagte er, »wir können hier nicht singen. Ich kehre um und suche die beiden. Kehrt ihr indes bei einem Bauern ein und erwärmt euch. Ich muss zurück. Gott gebe, dass kein Unglück geschehen ist.« Aber die Knaben wollten mit und die Kameraden suchen helfen. »Nun denn, in Gottes Namen, Kinder, vorwärts!« So gingen alle den eben zurückgelegten Weg wieder hinab, die Namen der Vermissten in den Wald und ins Tal hineinrufend. Aber vergeblich. Nur das Echo gab ihren Ruf zurück. Fast waren sie wieder beim Waldhause, als der Kantor plötzlich eine Entdeckung machte, wie sie für ihn nicht furchtbarer hätte sein können. Dicht neben dem Weg war ein großes Loch, dessen unheimliche Schwärze auf eine große Tiefe schließen ließ. Was aber das Schrecklichste war, zwei Fußspuren führten bis an den Rand und waren dann verschwunden. Zweifellos waren hier die Knaben hineingefallen. Mit lauter, angstvoller Stimme rief der Alte die beiden Namen. Umsonst. Aus der dumpfen Tiefe klang nur ein dumpfes Echo wieder. Und nun wusste er ganz gewiss, welch entsetzliches Unglück geschehen war. Dieses schwarze Loch war ein verlassener Eisenschacht von großer Tiefe, der nicht zugeschüttet worden war. Bis vor einigen Jahrzehnten gab's noch viele solcher offenen und ungenügten bedeckten Schachte an abgelegenen Stellen. Längst hat man sie alle zugeschüttet. Als der alte Kantor die ganze Größe des Unglücks begriff, wusste er keinen Rat, als inbrünstig Gott um Rettung anzurufen. Während des Gebets aber kam eine große Zuversicht in sein Herz hinein. Es war ihm, als hörte er die Stimme des Herrn. »Ich habe meinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich auf Händen tragen.« Der Waldwärter, den die Knaben inzwischen geholt, schüttelte zwar den Kopf, denn es schien ihm unmöglich, dass ein Mensch da unten lebendig ankommen sollte. Dennoch lief er schnell zu einem benachbarten Bergwerk und holte Bergleute herbei. Aber auch diese machten bedenkliche Gesichter, zumal sie wussten, dass man den Schacht hatte verlassen müssen, weil er zusammenbrechen drohte und das Wasser nicht zurückzudämmen war. »Und«, fügte einer hinzu, »wären sie unten auch lebendig angekommen, so hätte das Wasser ihnen den Tod gebracht.« Der Kantor bat und flehte, ob nicht einer es wagen und hinabsteigen wollte. Er malte ihnen das Herzeleid der Eltern vor die Augen, wenn sie die Kunde von dem Unglück erhalten würden. Plötzlich trat ein alter Bergmann vor und sprach, »Lasst mich hinunter, ich will's in Gottes Namen versuchen. Der mich nun 50 Jahre auf meinen Fahrten in die dunkle Tiefe gnädig bewahrt hat, der wird auch heute mit mir sein. Und nun frisch ans Werk!« Alles Nötige zur Einfahrt ward schnell herbeigeholt, und bald schwebte der alte Bergmann, sein Grubenlicht an der Brust, über der dunklen Tiefe. Noch einmal entblößte er sein Haupt zum stillen Gebete und »Glück auf, du wackerer Bergmann!« So rief's in der Runde dem Braven nach. Die Winden setzten sich in Bewegung, und bald war er den Augen der oben Harrenden entschwunden. Der alte Kantor stimmte mit bewegter Stimme an. »Aus tiefer Not schrei ich zu dir!« Und alle stimmten wie ein Mann ein. Da brach plötzlich die helle Sonne durch den grauen Nebelschleier, und tausendfältig brach sich der goldene Stahl auf dem glitzernden Schnee. Das war eine Himmelsbotschaft, und siehe, nach wenigen Augenblicken wurde von unten ein Zeichen gegeben. »Anhalten!« Und gleich darauf ein zweites. »Aufwärts!« Schnell wurde das Seil emporgewunden. Alles beugte sich in gespannter Erwartung gegen die Öffnung. Was wird der Bergmann bringen? Tod oder Leben? Da ist er schon oben und, oh Freude, die beiden Knaben leben neben ihm. Der Jubel wollte nicht enden, und es dauerte lange, bis der tapfere Bergmann zu Worte kam. »Es war eine gefährliche Fahrt da hinunter«, berichtete er. »Die großen Grubenhölzer, welche die Wände halten sollten, sind an manchen Stellen ganz herausgetreten. Wie die beiden Knaben da lebendig hinuntergekommen sind, ist unbegreiflich. Ich fuhr aber doch hinab, und bald hörte ich etwas von unten heraufklingen und wusste, dass sie noch lebten. Bald konnte ich ihre Stimmen unterscheiden.« »Herr Kantor, Sie haben Ihren Jungen den richtigen Weg gezeigt. Ich hörte Sie laut beten, Gott möge Sie doch heimführen zu Ihren Eltern und Sie erretten aus Ihrer Not. Da rief ich Ihnen zu, und jubelnd antworteten Sie. Hätte Gott nicht seine heiligen Engel gesandt, dass sie die Kinder auf Flügeln trugen, auf den vorstehenden Hölzern schon hätten sie zerschellen müssen.« Aber da muss erst heute ein Einsturz in den Schacht gewesen sein, denn gerade unten der Boden war mit einer dicken Lage von lockerer Erde bedeckt und darauf sind die Knaben gefallen und leben geblieben. Das Wasser aber war von der herabstürzenden Erde in die Gänge zurückgedrängt worden und hat ihnen auch nichts schaden können. Alle Umstehenden hatten mit wachsendem Erstaunen dem Bergmann zugehört. Die Knaben aber erzählten nun, dass über der Öffnung des Schachtes ein Tannenbäumlein gelegen, darin sich der Schnee festgesetzt und so den Schacht überdeckt habe. Das Bäumlein sei mit dem ersten heruntergefallen und habe den Aufprall auf den vorstehenden Balken so gemildert, dass ihm nur ein Arm verletzt worden sei, während der andere Knabe auf seinen Kameraden gefallen und so von der Wucht des Falls bewahrt geblieben sei. Wie's dem alten Kantor bei dieser wunderbaren Errettung zumute war, lässt sich kaum denken. Voll Lob und Dank stimmte er an. »Ich rief zum Herrn in meiner Not. Ach Gott, vernimm mein Schrein. Da half mein Helfer mir vom Tod und ließ mir Trost gedeihen. Drum Dank, o Gott, drum dank ich dir. Ach danket, danket Gott mit mir. Gebt unserem Gott die Ehre.« »Amen«, sprachen die Umstehenden. Alle zogen nun heimwärts und kamen bei Sternglanz im Städtlein an, just als das Abendglöcklein läutete. Eine klingende Beute im Beutel brachten sie nicht heim, aber einen schöneren Klang vernahm sie in ihren jungen Herzen, und der hat sie ihr Leben lang nicht wieder verlassen. »Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen.« Der Retter der Knaben hatte sich still davon gemacht, aber auch er brachte eine köstliche Beute heim. Der alte Lehrer hat keine Sängerfahrt zur Winterzeit mehr machen müssen. Als er aber nach einigen Jahren einzog in das Reich des Friedens, stand eine kleine Sängerschar mit am Grabe und sang ihm ein Lied vom seligen Sterben und fröhlichen Auferstehen.